Moin, ich befinde mich am Strand von Eckernförde, naja, da in der Gegend, in der Nähe des Schwedenecks, an so einem Wandertrail, und den sind wir eben oben an den Bäumen lang gegangen, haben dort noch den einen oder anderen Cache gesucht und jetzt laufen wir am Strand zurück, der an der Wasserlinie große Steine, dann Kies in verschiedenen Größen und Sand am Steilufer hat. Unterbrochen von diversen Steinen, teilweise in Rot, die auf der einen Seite im Kies und auf der anderen Seite im Sand liegen. Schön haben sie es hier. Fischerboote, Ausflugsboote. Es ist die Flensburger Förde. Und wir sind hier mit Freunden unterwegs. Ich lasse die mal vorgehen, denn die möchten nicht mit aufs Band. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 144. Neulich waren wir ein paar Tage im echten Norden, zwischen den Meeren und an den Meeren. Auch gab es einiges zu entdecken, zum Beispiel dies. Legende oder Wirklichkeit, wie Schwedeneck zu seinem Namen kam. Das, was ich euch jetzt erzähle, das steht da auf einem Schild. Und ich lese das einfach mal vor. In einem Teil des Waldgebiets von Dänisch Nienhof befindet sich ein Areal, das bei den Einheimischen der Schwedenfriedhof genannt wird. Zwei große Findlinge sollen den Eingang markieren. Wie kommt es zu diesem Namen? Während des großen Nordischen Krieges von 1700 bis 1721 kämpften Schweden und Dänemark um die Vormacht in Nordeuropa. Das Gebiet des heutigen Schwedeneck soll den Schweden als Brückenkopf gedient haben. Im Jahr 1715 wurde die schwedische Fregatte Hedvig Sophia nach einem Feuergefecht mit einer dänischen Übermacht vor der Küste des dänischen Woldes auf Grund gesetzt. Die Überlebenden gerieten in dänische Kriegsgefangenschaft. Der Legende nach sollen die toten schwedischen Soldaten an Land gebracht und im Wald begraben worden sein. Einen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt es nicht, aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Der schwedische Historiker Malte Eriksson hat sich in alten Archiven auf die Suche begeben und festgestellt, dass es trotz der guten Dokumentation über die Bestattung schwedischer Kriegsgefallener keinen einzigen Hinweis auf diese Region gibt. Gefunden hat Eriksson allerdings Aussagen darüber, dass im Jahr 1749 in Dänisch Nienhof die Rinderpest grassierte. Um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern, wurde verordnet, die toten Rinder weit ab von Wegen und Weiden zu begraben und das Areal einzufrieden. Das Gebiet im Wald nahe der Steilküste schien dafür gut geeignet gewesen zu sein. Mit der Zeit müssen sich Legende und Wirklichkeit miteinander vermischt haben. Möglicherweise ist beides wahr, sodass heute noch immer vom Schwedenfriedhof die Rede ist. Die Gemeinde Schwedeneck verdankt ihren Namen der gemeinsamen Geschichte mit den Schweden aus dieser Zeit. Quelle: Malte Eriksson, Stockholm, 1986, gibt es einen schwedischen Kriegsfriedhof in Schwedeneck, Landesarchiv E1 3344 und weitere Informationen auf den Schautafeln. Bevor wir nun hier am Strand spazieren gegangen sind, sind wir oberhalb der Steilküste spaziert und dort befindet sich auch der sogenannte Geschenkewald. Im Geschenkewald findet man ein ganz persönliches Geschenk für einen Menschen, der einem ganz besonders wichtig ist. So wie sich der Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt, so entwickelt sich auch ein Baum. Der Baum wird so zum lebenslangen Partner. Er symbolisiert durch seine Veränderung im Jahresverlauf eine immerwährende Verwandlung und zugleich Beständigkeit. Es gibt Gründe für Baumpatenschaften, beziehungsweise es werden welche angeführt, denn man will den Leuten ja Bäume andrehen. Zum Beispiel der Geburtsbaum. Er soll den Erdenbürger durch sein Leben begleiten. Oder der Taufbaum, der Verbundenheit zwischen Täufling und Paten symbolisiert. Der Geburtstagsbaum als langanhaltende Verbindung zwischen Schenkendem und Beschenktem oder der Konfirmations- oder Kommunionbaum zur Erinnerung an den christlichen Ehrentag. Der Freundschaftsbaum als eindrucksvolle Symbolisierung tiefer Freundschaft, der Liebesbaum, der die dauerhafte Liebe zwischen Menschen dokumentiert, oder der Verlobungsbaum, der die Verbundenheit zwischen zwei Menschen zeigt. Der Hochzeitsbaum für die Standfestigkeit der neuen Lebensgemeinschaft oder der Lebensbaum als Begleiter durchs Leben. Der Jubiläumsbaum demonstriert Wertschätzung an bestimmten Ehrentagen und der Anerkennungsbaum Wertschätzung einer besonderen Leistung. Der Erinnerungsbaum als dauerhafter Bezug zu geliebten Menschen oder einem Ereignis und der Klimaschutzbaum als langanhaltender Beitrag zu Klimaschutz und Daseinsvorsorge. Der Naturschutzbaum schützt Holznutzung, sichert dauerhaft kurios gewachsene und seltene Bäume und ist Beitrag zum Umweltschutz. So laut den Betreibern des Geschenkewalds oder den Ideen der Betreiber des Geschenkewalds. So schreiben sie: Einen Baum erleben. Er gibt uns die Luft zum Atmen und reinigt das Wasser zum Trinken. Er gibt uns Nahrung durch Früchte und den nachwachsenden Rohstoff Holz. Er ist Wohnstätte für zahllose Lebewesen und dient uns zugleich als landschaftsästhetischer Erholungsraum. Im Geschenkewald werden all diese positiven Funktionen für den Beschenkten ganz persönlich gesichert und durch den ausgesuchten Einzelbaum sichtbar. Der Schenkende übergibt somit einen Baum als lebenslangen Begleiter an den ihm nahestehenden Menschen. Zugleich leistet er damit einen Beitrag zum Klima- und Naturschutz. Die Geschenkebäume sind mit goldfarbenen Nummern gekennzeichnet. Als möglicher Interessent bitte die entsprechende Baumnummer merken und an die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein übermitteln. Nach der Kontaktaufnahme werden die erforderlichen Dokumente zugesendet. Der Haken: Es ist eine Steilküste. Da geht diese lebenslange Freundschaft, Liebe, was weiß ich denn schon, mal den Hang runter, wie diverse Bäume auf dem Strand eindrucksvoll zeigen. Der rottet dann dort unten rum als Symbol der Standfestigkeit. Tja, denn wir befinden uns an der Steilküste. Und just dazu gibt es ja auch ein Schild, nämlich einmal zu Steilküsten und Flachküsten, und dann steht da direkt auch noch was vom Kliff und Buchenwald. Und da ist ein Wald aus Buchen gemeint, nicht das gleichnamige KZ. An der Eckernförder Bucht sind neben Flachküsten auch zahlreiche Steilküsten ausgebildet. Diese entstehen an ins Meer vorspringenden Küstenabschnitten, die der Brandung besonders stark ausgesetzt sind. Die Brandung nagt an ihnen und verlagert sie immer weiter landeinwärts, wodurch die Küstenlinie allmählich begradigt wird. Dabei entstehen, je nach Mächtigkeit der Landfläche, mehr oder weniger hohe Steilküsten. An der Südküste der Eckernförder Bucht erstreckt sich ein solcher ins Meer hinausragender Küstenabschnitt zwischen Dänisch-Nienhof im Westen und Altbülk im Osten. An diesem aktiven Kliff wirken die Kräfte des Meeres auch heute noch. Es kommt immer wieder zu Bodenrutschungen oder Kliffabbrüchen. Ein Aufenthalt an der Kliffkante kann lebensgefährlich sein. Mal so angemerkt, da ist nichts mit Cliffhanger, da ist höchstens was mit Kliffabsturz. Ferner steht zu Kliff und Buchenwald: Cliffs stellen vor allem aufgrund ihrer Steilheit und der Bodenabbrüche einen Extremlebensraum dar, in dem nur wenige Arten existieren können. Zu ihnen gehört der gelbblühende Huflattich, der an den nackten Steilwänden wächst. Uferschwalben nutzen die Cliffs zur Anlage ihrer Brutröhren. Der Strand vor dem Kliff ist Lebensraum und Ruhegebiet vieler Küsten- und Meeresvögel. Bei Dänisch-Nienhof erstreckt sich ein Buchenwald bis an die Kliffkante, der einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren einen Lebensraum bietet. Ja, und derartige Bäume, wie gesagt, kann man sich im Geschenkewald kaufen und verschenken. Dann schraubt da irgendjemand seine Plakette dran und die wächst dann ein oder wächst eben nicht ein, weil immer wieder einer vorbeikommt, der die Schrauben ein Stückchen weiter rausdreht, damit die Plaketten nicht einwachsen. Aber naja, früher oder später bricht dann ein Teil der Kante ab und möglicherweise der Baum dann mit, und dann hat sich's ausgespielt. Nach dem Waldspaziergang nebst Keschen und dem Strandspaziergang landeten wir im Strandhaus Schwedeneck. Da gab's dann was zu essen und auch was zu trinken. Ich gönnte mir Lachsstreifen mit französischem Kartoffeln und Gemüse. Und danach fuhren wir, aufgrund eines Tipps, nach Gettorf. Nicht zu verwechseln mit Gottorf, das kommt später, in die Eishütte. Und nach dem leckeren Eis gab's Cachen inklusive Labcache. Und dabei konnte ich den Labcache nicht machen, weil ohne App keine Party. Und ich sehe nicht ein, mir, wie schon für die Where I Goes, dann noch eine App auf die Kiste zu laden, ne, damit ich dann den Punkt auch noch kriegen kann. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte das Ganze komplett auslagern. Labcaches muss man nicht zwangsweise da haben. Das kann man wie Waymarking oder andere Sachen einfach raustun. Und Cachen ist eben Cachen. Und Lappen ist eben Lappen. Und Where I Goin' ist Where I Goin'. Und überhaupt weiß ich nicht, ob das alles so zusammengefasst werden muss in einer Plattform. Oder man macht es halt so, dass alles mit einer App erschlagbar ist. Wie auch immer. Wir sind dann in Gettorf auch an einer Kirche vorbeigekommen. Der sogenannten St. Jürgen-Kirche aus dem Jahr 1250. Zur Kirche ist zu sagen, ich habe mir die dann auch drin mal angeschaut und sie ist auch Teil eines Caches, deswegen sind manche Sachen an der Kirche eben interessant gewesen. 1250 wurde das Langhaus erbaut, 1300 der Chor. 1424 war die Bronzetaufe gespendet durch Patron Wulf von Ahlefeld. 1487 bis 91 wurde der Turm erbaut und in der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Reformation war es eine Wallfahrtskirche, zu der auch eine Kapelle westlich der Kirche gehörte. 1510 wurde der Marienaltar angeschafft und 1523 die erste lutherische Predigt gehalten. 1598 wurde die Kanzel geschnitzt durch Hans Gudewert der Ältere. 1610 bis 1620 wurde die Kapelle westlich der Kirche abgerissen und 1849 war auf dem Kirchturm eine Signalanlage errichtet, von der am 4. April die Einfahrt der dänischen Flotte in die Eckernförder Bucht gemeldet wurde. 1913 brannte der Kirchturm. Wer mit dieser Kirche zusammenhängt, sind die Vorfahren des Dichters Detlef von Lilienkron. 1844 bis 1909. Die besaßen im 17. und 18. Jahrhundert die zum Kirchspiel Gettorf gehörenden Güter Wulfshagener Hütten und Wulfshagen. Da zur Familie hohe Beamte, reiche Diplomaten und bekannte Offiziere gehörten, konnten sie das Patronatsrecht über die Gettorfer St. Jürgen-Kirche erwerben. 1709 kaufte Elisabeth von Lilienkron die nebenstehende Kapelle, die heutige Sakristei, als Begräbnisstätte der Familie. Bis 1827 wurden hier 12 Familienmitglieder beigesetzt. Danach lebten die von Lilienkrons außerhalb des Kirchspiels. 1726 verzichtete das Haus Lilienkron auf das bis dahin innegehabte Patronatsrecht und als 1972-73 eine umfassende Renovierung der Kirche erfolgte, wurden die Sarkophage und Zinnsärge aus der Kapelle entfernt. Die Gebeine der Verstorbenen wurden hier neben der Grabkapelle zur Erde umgebettet und fanden so ihre letzte Ruhestätte. Als ich mit der Kirche durch war, sind wir dann noch zu einer sehr schönen Mühle gegangen. Da waren so diverse Sachen drumherum gebaut und man konnte sich da den Faulbalken angucken oder ein paar Mühlsteine, wie auch immer. Und dann ging dieser schöne Tag mit Freunden zu Ende. Ich glaube, die sind dann noch irgendwo Cachen gefahren oder Labcachen gefahren und wir nach Hause. Wir hatten es ja noch ein Stückchen. Ja, war toll. Hat mir sehr gefallen. Und das war der 21.05. Am 23.05. war es dann regnerisch, etwas kühler und windig. Es gab leichten Niesel. Und dieser Tag wird für mich in die persönlichen Annalen als Tag der Brüste eingehen. Und warum das so ist, erzähle ich euch jetzt. Wir befinden uns auf der Museumsinsel Schloss Gottorf. Es ist Dienstag, der 23.05.2023. Wir gehen uns jetzt mal Tickets holen für das Museum. Ich bin sowas von gespannt. Ich habe in dem Podcast Geschichten zwischen den Meeren etwas über das Museum gehört und auch darüber, dass die hier Moorleichen ausstellen. Und weil heute ein regnerischer Tag ist, gucken wir uns das einfach mal an. Öffnungszeiten. Christo Jean-Claude, Eingang Dienstag 10 bis 17 Uhr. Dann. Mal ganz kurz, weil ich ja Leute, die ich nicht um Erlaubnis gefragt habe, nicht einfach einspielen kann, musste ich die Stimme der Dame an der Kasse und gegebenenfalls auch andere Leute mit verstellter Stimme nachstellen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Das merkt man sofort, dass ich das war, aber sinngemäß ist der Text ungefähr so, wie er von den entsprechenden Personen gesprochen wurde. Morgen. Diese Christo-Ausstellung, worum geht's da? Weil ich kenne eigentlich, ich wollte mir eigentlich nur das Schloss angucken, aber wenn die jetzt schon mal da ist? Ja, wenn die schon mal da ist. Was machen die da? Also ist es so, dass Christo seine ganzen Verhüllungen... Ach, ist das dieser Verhüllungs-Christo? Ja, da, der Reichstag von Der, ja dann. Und mit seiner Frau Jean-Claude, die ja auch Künstlerin war, zusammen haben die ja sehr viel Kunst erschaffen. Er hat ja als Porträtkünstler angefangen und hat ja im Auftrag von Jean-Claude die Mutti gemalt. Und so kamen die sich überhaupt erst mit, ne? Näher. Ja, wenn gut. Du das möchtest. Ich bin heute für dich da. Wir nehmen dann zwei Erwachsene für Kombi. Zwei Erwachsene für Kombi. Dankeschön. Dann danke ich. Oh, Moment, Sie kommen hier gar nicht weg ohne das alles. Ah, ich komme gar nicht ohne das alles. Das kommt auch noch dazu. Das ist ein Plan fürs ganze Schloss, das können Sie sich hier anschauen. Und das Nydam-Boot aus der Eisenzeit. Das da drüben in der Halle oder gleich durch das Hauptportal ins Schloss. Da ist die Kapelle und der kunsthistorische Rundgang. Oder gleich Treppchen rauf oder mit dem Aufzug in den archäologischen Rundgang des Landesmuseums mit den Moorleichen. Genau, da habe ich von gehört. Jetzt kann ich Sie mit gutem Gewissen ziehen lassen. Dankeschön. Danke. So, jetzt weißt du genau, wo wir her müssen, ja? Wir wollen da rein in das Schloss. Ich will auf jeden Fall die Nydam-Halle sehen. Ja. Und die Reithalle, das ist die Sonderausstellung. Ja, ja, gut. Also da rein und hoch sind deine Moorleichen oder unten ist dieses was angegeben. Ja. Ich gebe dir jetzt mal hier dieses Ding, ne? Ja, da. Und ich warte mal hier im Durchgang. Moin. Bitte nehmen Sie eine Broschüre. Ich nehme eine Broschüre. So. Luftbefeuchter. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier das Fotografieren erlaubt ist. Da hinten ist so eine Dame. Ich frage die mal eben, bevor ich hier was mache, was nicht erlaubt ist. Da vorne sind zwar Schilder, aber ich frage sicherheitshalber mal. Moment. Ich hätte eine Frage. Ist Fotografieren erlaubt? Ist erlaubt, allerdings ohne Blitz. Alles klar. Dankeschön. Ein Steinsarg aus dem 11. Jahrhundert, Sandstein rheinländisch, mit Bodenabfluss. Hier ist schon wieder so eine Kiste mit Komplikationen, wie wir die auch... Ein ähnlicher, ja. Spenden für Neuerwerbung. Hier befindet sich eine Halle mit Altaraufsätzen, zum Teil geschnitzt, zum Teil vergoldet. Teilweise Skulpturen aus Alabaster. Boah, ist das Kunst, weil das ist ja der Hammer. Aber es ist schon derb hier. Guck dir mal da oben an, so wie die da so auf dem Kreuz rumhampeln. Ne? Aber hier wurde schon mehr so mit Muskeln gemalt. So ein Durcheinander in den Buchstaben. Das sieht ja aus, wie mal links und mal rechts geschrieben. Da sind hier so gemalt. Das ist witzig. Und dann die ganzen Siegel, die sie da drunter gepackt haben, damit jeder da mal auch was sagen durfte. Ja, das Riepener Privileg. Wenn ich mir überlegt habe, dass ich da so einen Kettenkragen hätte, ne? Mhm. Jakob von Ford. Wen hat er da gemalt? Porträt vom Herzog Philipp von Schleswig-Holstein-Gettorf. Gottorf, ja. Aber die machen hier schon zum Teil richtig schöne Sachen, ne? Christus mit dem Johannesknaben. Da ist ja die Frage, ne? Wenn die beiden sich hier so... Mhm. Oh, das war damals Trendy, ne? kleine Schniepelbrüste zeigen. Ja. Auch dieses Stillen zum Teil, aber irgendwo hängt immer eine Brust raus. Das ist schon interessant. Ja. Aber wenn du mal guckst, wie irre dieses Kind hier guckt, ne? Und die Dame, die ist ja auch so ein bisschen schräg. Mutter mit Kind. Muss ich ja nicht auch nochmal fotografieren, ne? Wenn du die auch hast. Nee, aber die du machst, die. Hat sie eine Fotografie? Möchtest du? Ja, ich möchte gleich mal was. Ja, dann möchte ich auch gleich mal. So. Können wir nochmal später wiederkommen, wenn er hier rumhustet. Aber das kann ich brauchen. Hier ist ein Kotzknochen. Ja, und das ist natürlich klar. Irgendeinen gibt es immer, der meint, der muss hier auf so eine Museumstour gehen und rumhusten ohne Maske. Und plötzlich gab es die Gelegenheit, virtuell den Gottorfer Globus zu besuchen. Mit so VR-Brillen. Doch hört selbst. Hier, Sie warten auch auf die Brillen? Sie sind, glaube ich, zuerst dran. Haben Sie schon mitbekommen, wie es geht? Ja, ja. Gut, dann einmal vors Gesicht, es läuft schon. Und der Herr kann hier Platz nehmen. Danke. Na, es läuft auch schon. Ja, ist jetzt leicht mittendrin, geht auch mit Brille. Genau, einfach vors Gesicht. Ich probier's mal ohne. Und schön in alle Richtungen drehen mit dem Sessel nach oben und unten. Ist zu Ende? Ja, alles gut. Okay. Dankeschön. So, warst du schon unten durch? Dann können wir jetzt mal hier hochgehen. Ja, das reicht ja dann. Also, ich bin da einmal rund gefahren, unten geguckt, oben geguckt. War zum Glück nicht die Brille von dem Dauerhuster. Aber ja, das waren Däne, ne? Und Dänen, die haben ja schon lange nichts mehr in der Richtung. Eine Bauernstube mit Alkoven. Hm? Ein Eck für die, dann so eine breite Sitzbank als Fenster. Ja, aber wenn. Zum Lesen oder Ausruhen. Aha, ja, die Deckenhöhe ist auch schön. Ja, so ein Erdbaum ist auch schön. Die hat was. Wenn wir bauen, kriegen wir einen Erker. Wenn wir bauen, kriegen wir einen Erker, ja. Richtung Sonne, Richtung Süden. Mädchen von der Insel Föhr, das ist irgendwie so flach gemalt, ne? Also es hat so dieses, so eine unheimliche Detailtreue beim Malen, das ist das große Bild in der Mitte, das kam mir so bekannt vor. Das könnte von der Größe hier unser Wohnzimmer werden, also wenn wir mal bauen. Aber ich finde, das knistert hier ziemlich, ne? Hast du ein Foto gemacht? Der Saal Friedrich der Dritte. Hat aber ein gewisses knacksendes Parkett. Nee, den hier, den ist der Königspesel von Hoge. Nicht? Kindertagesstätte. Eine Wäschepresse. Ich mag eigentlich die Schnitzereien auch. Die Lübecker Weinstube. Also nicht der Mensch dahinter, das Fenster. Um den Hintern zu sehen. Da hat auch schon Risse. Die Decke. Wow. Das ist ja auch hier. Hier schick. Ja, ich habe gehört, irgendwie nicht mehr Zeit, finde ich. Kann man wahrscheinlich kaufen. Harry Potter? Ja, so kann man auch mal essen, ne? Plöner Saal und Meißner Porzellan. Ist das hier nicht dieses, was Mutter auch hat? Wildrose oder? Nee. Nicht ganz? Ah, die haben hier schon schicke Sachen gemacht, also. Und das hier ist ja eher japanisch, ne? Ja, oder chinesisch. So mit Zöpfe. Hier kannst du einem was aus dem Kopf schütten. Da kannst du voll mal, da kannst du dem das aus dem Kopf schütten. Die auch, das sind so Vasen. Genau, da musst du auch zuerst dran denken. Dann die da unten für lustiges Zeug. Das ist die Apotheke. Eine Töpferschale. Guck mal, eine Töpferschale. Oder das sind auch schöne Bilder, ne? So in 3D. Ein Bild in 3D. Wow, das ist ja mal ein hübscher Schlitten. Das ist ja mal ein hübscher Schlitten. So, wieder im Treppenhaus. Anno 1718. Das ist mal eine nette Tür. Aber nicht mehr ganz original, denn ich meine, die hat zwar ein schönes Schloss, aber die Schrauben sind neu und es gibt hier ein Tastenfeld. Schicker Maueranker und schon geht es zum Klassizismus. Naja, alles so schön rosa hier. Pink. The Pink Room. Alles so schön pink hier. Pinky und der Brain. In welche Richtung geht's denn hier richtig? Da oder eher da? Gibt's ja nicht Pfeile an der Wand. Da es hier nicht weitergeht, denke ich, nehmen wir den mal hier mit. Ist aber. Aber das hier ist ja auch so ein schönes, ne? So, da kann man auch mal Sachen reinsortieren. Das ist ein schöner Schrank. Also mir gefallen ja diese Sekretärvitrinen. Ja, Legreinchen, aber das hat doch was. Und man konnte tatsächlich in diesen Spiegeln was sehen. Aber ich meine, diese Spiegel machen dick. Ja, wenn ich da reingucke, das sieht immer irgendwie dick aus. Ich kann es immer auf den Spiegel. Ja, das ist halt ein Spiegel des Klassizismus, was soll ich sagen. Aber weißt du, alleine hier schon diese ganzen Motive auf den... Aber pinkfarbenes Geschirr, Kaffee- und Schokoladenservice. Den Humpen kannst du ja wohl hier umdrehen, aber das Ding ist ja schon nicht. Den Humpen kannst du mit der anderen Hand halten, oder? Warum? Du kannst mit links den anderen so schön mal so eben so von der Seite aus... Nein, guck mal, wenn jetzt hier jemand sitzt, so, dann kann ich von hier so von links reichen und so einschütten. Ohne die voll zu kleckern, weil wenn ich von rechts reiche und ich kleckere, dann kann das hier mal so mit dem Schwall und nee, zack. Nee, du musst ja, deswegen haben die ja immer den linken Arm Schiller, die von rechts rein. Das macht keiner. Verpönt bis hinten gegen. Boah, das ist ja, ey, guck mal. Das ist. Das ist auch noch nicht so oft da drauf gesessen. Ne? Nee, aber das hat ja richtig was. Meine Zeit. Und die kerbt hier was in den Baum. Siehst du, da ist schon wie die Trine. Was? Erminia verewigt Tankred und sich selbst in einem Baum. Klar, das ist natürlich notwendig, dass die Trine sich da im Baum verewigt. Lass mal eben hier den Kaminchen. Aber das sind hier so... Ich meine, ja, und wenn die Räume groß genug sind, ist ja auch hübsch, wenn sie groß genug sind, aber... So ein Schloss hätte. Also ich könnte in so einem Ding wohnen. Tatsächlich. Alle staunen, nur die Deutschen. Hier putzt die ganze Zeit. Das ist mir doch egal, wer hier die Fenster putzt. Was das ein Geld gekostet hat, das ist der Hammer. Und hier diese Standuhren, sogar mit Komplikationen. Guck mal, der mit den Minuten hier da unten, oder nee, das Datum, ne? Zeigt das Datum und boah, guck mal, wie schön das hier ist. Ja, Erker. Von da sind wir gekommen, da fahren die, nee. Doch. Doch, hier sind wir hergekommen. Hier ist herzlich willkommen. Da fahren zwei, die haben zwei Rasenmäher hier. Zwei von diesen Mäherrobotern, hatte ich ja eben schon gesehen, als wir gekommen sind. Unsynchronisiert. Nee. Stillleben mit Äpfeln. Ist das ein Kerbholz? Warte mal, lesen. Sparbüchse, Geldbüchse, Armbüchse, drei Geldbüchsen, Stubenschild, Topasflasche, Schnapsflasche, Weinflasche. Das ist ein Regiment. Aber irgendwo geht es auch noch nach diesen Moorleichen hoch, ne? Wo ist das? Da geht's hoch. Da geht's hoch. Zur Abteilung Jugendstil. Ja, aber Teppiche sind grässlich. Egal, welche Epoche du hast, man muss hier wahrscheinlich einmal zurück, ne? Das wird kein Rundgang sein. Das finde ich auch praktisch, wenn du da weg willst. Da musst du aber einen vernünftigen Raum haben. Der auch. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja mit Jugendstil nicht so aus. Also die Teppiche sind schon grässlich genug. Aber Selbstporträt war immer trendy. Als Kind, ne? Haben die sich vom Spiegel und dann die Hand so, weißt du? Mäusejagd. Da würde ich ja sagen, das ist eher was anderes, ne? Aber wie auch immer. Ich meine das natürlich. Aber grundsätzlich, weil bei manchen Bildern musst du auch verdammt weit weggehen. Ich meine, das ist natürlich ein interessanter Schrank, aber du brauchst halt große Räume. Das ist das Problem. Hallo. Guten Tag. Darf ich einmal Tickets gucken? Sie haben hier den Weg in die Steinzeit. Perfekt, dankeschön. Dort geht es ins Mittelalter und wenn Sie die Treppen nach oben gehen, dann kommen Sie zu den Moorleichen. Dankeschön. Chronologisch richtig wäre es also erst hier, dann da und dann dort. Dann machen wir das. Dankeschön. Das hat man also gefunden. Das ist doch AEG. Aus Erfahrung gut, oder was? Das ist ja hier schon Kunst. So, und hier irgendwo ist unsere Graubacke entstanden. Aber wenn du überlegst, dass die schon so um 300 nach Christus Gürtelschnallen und dieses ganze Geschnick hatte, und das hat sich kaum verändert. Holzklötze von damals. Haben sie da so bunt gemacht. Bereich, die Domimmunität und die bürgerlichen Siedlungen. Das war damals. Wow, du hast richtig was gelernt. Ich lebe. Cool. Also das Ziereisen hatten sie immer schon. Pfeile und Schraubendreher, Meißel. Läusekamm. Parodontose. Allerdings ist das ein Planetarium. Ja, wir haben die 3D. Ja, schön. Guten Tag. Ja, die VR-Brillen haben sie sich aufgesetzt, haben einen Flug bzw. eine Reise vielmehr. Ja. Genau, das erste begehbare Planetarium der ganzen Welt, als die Kirche noch behauptete, die Erde sei eine Scheibe. Und wenn wir nicht aufpassen, fallen wir runter. Gott sei Dank ist es anders. Passen wir auf, dass wir nicht so sehr manipuliert werden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Es geht ja jetzt nach oben. Genau. Dankeschön. Viel Freude wünsche ich Ihnen. Die Dame ist aber auch recht glückselig, oder? Nee, ich bin noch mal durch, weil ich dich nicht gefunden habe. Da ist ja der Ausgang. Ja, aber den habe ich nicht gecheckt. Ich bin dann einmal zurück zum Ausgang. Welche Richtung? Ich denke mal, das fängt hier an, oder? Kann ich mir Ihre Tickets sehen, bitte? Aber klar. Jo. Ja, Sie gehören ja zusammen. Ja, ich finde es aber, wenn Sie es wollen. Ja, gibt es auch Frauenfriedhof da, zack. Ja, und dann haben wir uns die Moorleichen angeguckt. In einem relativ dunkel gehaltenen Saal. Und die Überreste waren auch in Glasvitrinen ziemlich dunkel gehalten. Ja, dann hat man es halt mal gesehen. Problematisch fand ich das persönlich jetzt nicht, dass die da ausgestellt sind. Und ich denke ganz einfach, wäre ich eine Moorleiche, wäre es mir persönlich auch egal, wenn man mich irgendwann gefunden hätte und ausstellen würde, weil meine Zeit, es ist so viel Zeit vergangen, das interessiert eigentlich keinen mehr. Und da steht der archäologische Gedanke der Pietät vielleicht gegenüber, aber ich schätze das dann doch als wichtiger ein, dass Leute einfach mal sehen, was das Moor und möglicherweise auch die Zeit in solchen Gerbsäuren und so aus einem Menschen machen können. Ich denke mal, hier sind wir jetzt durch in dem Gebäude, ne? Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Auch so, danke. Ja. 5.000 habe ich, ja. 5.300 habe ich. So, und dann ist da hinten noch irgendwo Christo, ne? Oder wo? Zu dem Boot und dann gucken wir uns den Rest an. Dann können wir auf dem Weg nämlich gleich am Auto vorbeigehen. Mal einen Schluck trinken. Gleich wieder nach der Karte fragen. Das Nüdarmboot. Hallo. Karte? Ja, einmal. Jipp, danke schön. Wie rum geht das jetzt? Ich denke mal hier lang, ne? Technische Daten. Länge 23,4 und 23,7. Mittschiffs eine Breite von 3,3 Metern, eine Höhe von 1 Meter. 5,2 Tonnen unbemannt. Platz für 32 Mann. Das Nüdarmboot wurde ausschließlich gerudert und diente vermutlich in erster Linie militärischen Zwecken. Es konnte eine hohe Geschwindigkeit von 8,7 Knoten erreichen. Aufgrund seiner Manövrierfähigkeit und Hochseetauglichkeit war es für Unternehmungen im Ost- und Nordseeraum geeignet. Manövriert wurde das Boot wahrscheinlich nah entlang der Küste. Die Navigation erfolgte mit Hilfe von Sichtpeilungen. Bei regelmäßiger Bevorratung konnte es sicherlich auch längere Strecken zurücklegen. So sind Juten, Angeln und Sachsen vermutlich mit Schiffen, die die Merkmale des Nüdarmbootes besaßen, im 5., 6. Jahrhundert nach Großbritannien gefahren. Das ist ja Hölle. Die sich da zurechtröcheln. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck aus der Pulle. Aber ist ja echt weitläufig hier, ne? Wolltest du auch? Ist ja ordentlich groß, das Ding. Also dieses Schloss Gottorf. Ich wandle hier unter Kastanien. Ich denke, es sind Kastanien. Sehr schön hier. Die blühen gerade. Das hat was. Was mich ein bisschen gekekst hat, ist, dass hier die Dänen hustend durch eine Ausstellung latschen, keine Maske tragen. Na, die brauchen sie eben nicht. Das ist offensichtlich typisch da. Die haben ja sehr früh damit aufgehört. Aber was soll's. So, wir gehen jetzt noch in die Christo-Ausstellung. So, wo geht's rein? Hier oder da hinten? Nehmen wir die. Was soll das sein? Ein Frosch? Ziehen. Ziehen Sie bitte jetzt. Moin. Und dann musste die Holde erstmal ihre Tasche in ein Schließfach, was umsonst war, einschließen, bevor es dann weitergehen konnte. Also mit Ölfässern hat das ja gehabt, ne? Mit Ölfässern hat es gehabt. Also er war auf jeden Fall ein ziemlicher guter Verpacker, ne? Da beißt keine Maus einen Faden ab. Jetzt oben kann man sich künstlerisch betätigen. Und der Reichstag in Berlin. Ich weiß, das tue ich auch, aber ich kann doch hier auch mal. Kannst du auch. Ich gehe ja eh jeden Tag weg. Hä? Ich würde nur sagen, das machen wir eh schon. Nee, da hinten steht, du kannst das machen, du kannst ein paar Wochen gucken, ja, wie sich alles verändert hat. Aber nicht den Tisch. Ja, aber es ist ja mal her. So, weil das muss ich natürlich. Der ohne was? Ja, da steht drauf, Fabrik war da, aber okay. Das ist ganz schwierig auf dem Lauf. Verpackungskünstler nennt er sich. Tja, aber so ist das. Aber ist doch eine nette Idee mit den Schirmchen. Dann nennen wir das Ding für. Ich könnte ja eigentlich noch einen für Christo aufstellen. Doch, das mache ich noch. Ich gehe nochmal hoch. Wir haben ja einen Christo in der Familie. Haben wir einen gelben? Einmal gelb, einmal grün, einen roten. Gelb ist hier. Ich mal grünen auf den gelben. Ja, und wir malen einen grünen für den roten. Ja, okay. Muss ich auch mal freuen, wenn man sogar auf den Eis hat. Der hier, der ist ziemlich im Acker, glaube ich, ja? Geht. Gerade noch mal so. Kann man das jetzt lesen? Wo waren wir denn? Ach, da. Ich kann dir also mit Grün auf Grün, das liest doch kein Mensch. Ja, dann brauche ich nachher doch vielleicht von dir noch ein bisschen Strom, falls du welchen hast. Ja, wir sind jetzt so quasi durch. Museumstag. Na, dass man die Originale nicht sieht, ist ja klar. Oh, was ist das denn? Habe ich ja eben gar nicht gesehen. Hier war ich nicht. Autometall. Tschüss. Wo ist jetzt dieser Globus? Ach so, Schloss Gottorf. Eine ganze Menge Ausstellung für angemessen Geld. Ich habe jetzt 15 Euronen bezahlt für die Ausstellung über drei Geschosse im Schloss selbst und dann noch, glaube ich, ein Fünfer für die Ausstellung von Christo, dieser Verhüllungsmensch, der auch den Reichstag verhüllt hat oder den Arc de Triomphe und der ein Faible für Ölfässer hatte, wie auch immer. Kann man sich dafür ganz gut geben. Wir waren jetzt 3,5 Stunden drin. Insgesamt. Und ich bewege mich jetzt in Richtung Na, da ist ja mal richtig Wind jetzt. Ich bewege mich jetzt in Richtung des Barockgartens. Na, schauen wir mal, wie hübsch das da ist. Gibt natürlich Leute, die kriegen das nicht geregelt, die müssen dahin fahren. Das ist ganz wichtig. Was sind das nur Leute, die einen Volvo V40 fahren? Das sind die, die am Schloss parken und dann zum Barockgarten fahren, nachdem sie beim Schloss alles geguckt haben und dann da nochmal parken. Ja, so sind sie. Bloß keinen Schritt zu viel. Die Gärten von Schloss Gottorf. Schloss Gottorf war von 1544 bis 1713 Residenz der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf. Als bedeutendes kulturelles Zentrum Nordeuropas stand das Herzogtum auch der Gartenkultur als Ausdruck höfischer Prachtentfaltung aufgeschlossen gegenüber. Schon unter Herzog Adolf I., regiert 1544 bis 1586, wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Westergarten angelegt, benannt nach seiner geografischen Lage südwestlich des Schlosses. Auf seinem Gelände steht heute das Oberlandesgericht aus dem späten 19. Jahrhundert. Gegenüber dem Westergarten in Richtung Osten entstand unter Herzog Friedrich III., regierend 1616 bis 1659, zwischen 1623 und 1637 der sogenannte Alte Garten, eine Anlage, die wie eine Halbinsel in die Schlei ragte. Dieser Bereich führt heute zur Hochhausanlage des Wikingturms. Unter den herzöglichen Gärten ist einzig das neue Werk in Teilen erhalten geblieben. Die Anlage entstand unter Herzog Friedrich III. Ab 1637 im bewaldeten Hanggelände nördlich von Schloss Gottorf. Damit handelt es sich um den ältesten barocken Garten nördlich der Alpen. Der Weg dorthin führte bereits im 17. Jahrhundert von der Schlossinsel über einen zur Allee ausgebauten Damm, der den Besucher trockenen Fußes durch unwegsames, sumpfiges Gelände nach Norden leitete. Und tatsächlich ist hier auch Wasser. Unglaublich. Und seitlich Sumpf. Naja, hübsch haben sie es hier. Vor mir sehe ich schon so ein Holzgeländer und Treppen. Treppen, die zu irgendwas hinaufgehen. Und da soll ja auch dieser Gottorfer Globus sein. Wir schauen mal. Die Ausstellung der Moorleichen im Schloss ist recht düster gehalten. Man kann am Eingang auch eine Notiz hinterlassen, wie man die Ausstellung gefunden hat. Oder wie man es überhaupt findet, dass dort Leichen ausgestellt sind. Aber nun, dem Besucher offenbart sich ein Springbrunnen und eine Wassertreppe. Ich denke, da ist früher auch vernünftig viel Wasser gelaufen. Da läuft jetzt nicht mehr so viel. Der Brunnen selbst ist voll mit Algen und wird bald das Aussehen des Teichs bei uns im Park haben. Tatsächlich ist der Glanz der vergangenen Zeiten doch ziemlich vergangen. Das ist schade, aber leider ist das so. Ich mutmaße auch hier, die Fische haben seinerzeit hier vorne Wasser gelassen. Sieht man jetzt nicht mehr so. Ja, weggerottet, ne? Hier stand auch mal was drauf. Fische, Muscheln, Seeschlangen. Das ist hier so eine Art lustiger Wels oder was auch immer, wie man es damals halt gern genommen hat, mit Emporen hier in der Umrandung des Platzes um den Brunnen, dazwischen Bänke. Eigentlich recht idyllisch, aber heute ist es ziemlich windig. Wir gehen jetzt zu einem Teich. Linker Hand, auch dort Wasserspiel mittendrauf, ein Skulpturengarten. Man könnte ihn Herkules nennen. Es ist eine Figur, die, wie mir scheint, mit einem großen Prügel auf eine Seeschlange einschlägt. Darüber gibt es ein Gebäude, was ein wenig strange aussieht. Das Gebäude, wie mir scheint, darin ist eine Kugel. Das wird dieser Gottorfer Globus sein. Das ist er tatsächlich auch. Und wir befinden uns hier auch im Gartenbereich. Die Gärten sind hinter kleinen Wellen. Ja, hinter kleinen Hecken angelegt. Das ist sehr schön gemacht. Alles hat seine Umrandungen. Das sind teils kuriose Figuren, die hier stehen. Ein Mensch mit einem Affenschädel. Ein Stück weiter hinten ist ein Elefantenkopf als Skulptur. Den schaue ich mir jetzt auch mal an. Es ist der Elefantenkopf von Johannes Brus, 1942. Aus Beton, Polyester und Kautschuk, 2009, 2010, aha. Was diese Anlage gekostet hat, möchte ich nicht wissen. Richtig Geld. Und überall diese Statuen dazwischen, das sieht schon toll aus. Ich gehe jetzt mal zu diesem Gottorfer Globus rauf. Es ist ein interessantes Gebäude. Hat ein bisschen was von einem Kubus. Und von hier oben erschließen sich die weiteren Ebenen des Parks mit Treppen, Springbrunnen. Es ist sehr, sehr schön hier. Als ich mir den unteren Park genug angeschaut hatte, bin ich oben zum Eingang in das Globushaus gegangen und habe dort auf meine Holde gewartet. Wir haben dann die Globusfahrt gebucht. Die Holde musste noch eben ihre Tasche einschließen gehen, auch wieder kostenfrei. Und wir bekamen dort oben Audio-Interfaces. Das heißt, man bekam ein paar Kopfhörer und dieses Audio-Interface. Und da waren halt, ich denke mal, MP3s oder irgendwas hinterlegt, die man über eine Zahlenkombination abrufen konnte. Guten Tag. Guten Tag. Sie können sich schon einmal die 38 anhören. Die 38, das heißt, ich klicke jetzt hier 38. Genau. Und in der Mitte den grünen. Und mit diesem Audio-Interface hatte man dann die Möglichkeit, sich irgendwelche Sachen um den Globus herum anzuhören oder sich die Sachen im Globus anzuhören oder eben auch den Park zu begehen und sich, je nachdem, was auf einem Täfelchen an einer bestimmten Stelle im Park aufgedruckt war, also die Nummer, das zugehörige Pfeil zu diesem Parkelement anzuhören. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Und damit die Leute mit diesen Dingern nicht abhauen, verlangten die vor Ort ein Pfand. Führerschein, Personalausweis, irgendwas, was man hinterlegen kann zu den Nummern von diesen Audio-Interfaces. Ich habe also mein Perso abgegeben, habe dafür die beiden Audio-Interfaces bekommen, eins für meine Holde, eins für mich. Dann ging es auch schon los. Wir sind die Treppe rauf zum Globus, haben uns diesen Globus von außen angeschaut. Drinnen war gerade noch eine sogenannte Fahrt. Auch dort oben gab es eine Nummer, die konnte man dann in das Audio-Interface eingeben und dann hörte man Informationen zu diesem Globus. Das dauerte dann ein ganzes Weilchen, man konnte sich dann die Aussicht anschauen und den Globus und was auch immer da war. In dieser Zeit fuhren auch noch Leute in diesem Globus, was man so Fahrer nennt. Und dann stiegen die irgendwann aus und die nächste Gruppe konnte einsteigen. Das waren also, ich glaube, ein Erwachsener, ein Kind und der Opa und eben meine Holde und ich. Und die warteten dann noch, bis ich meine Audioaufzeichnung da zu Ende gehört hatte. Und dann stieg ich dann als Letzter auch ein. Die Tür wurde geschlossen und das hat man uns dann auch schon im Vorfeld gesagt, dass die Tür für 8 Minuten lang, sprich für die ganze Fahrt, geschlossen bliebe. Das ist natürlich nichts für Leute mit Platzangst, aber wir sitzen quasi darin fest auf Bänken rundherum um so ein, so eine Art Tisch, wo ein Gradanzeiger drauf ist und die Kugel, die innen mit den ganzen Sternzeichen bedruckt war oder bemalt war, vielmehr, die drehte sich dann um uns herum und man konnte sich dann einiges anschauen und halt diesen Globus, diesen Sternenhimmel im Vorbeiziehen sehen. Das ganze Spektakel dauerte 8 Minuten und dann ging die Tür wieder auf und wir konnten rausgehen. So, wir können jetzt diesen Dings hier mitnehmen, ne? Diesen Audioguide. Ja, scheinbar. Ja, dann. Wiederbringen und dann. Ja. Aber ich würde meine Tasche gerne trotzdem holen, wenn ich durch den Garten gehe. Du kannst ja holen. Ja. So viel durch den Garten. Der hat ja hier echt was. Sehr hübsch. Also hat sich gelohnt für einen 7er. Ja. Zumindest die 8 Minuten Fahrt. Wo kannst du heutzutage noch mal 8 Minuten mit irgendeinem Karussell fahren? Ja gut, es ist kein Karussell. Aber du hast wirklich das Gefühl, dass du dich ja in dieser Erdkugel drehst. Als ich darauf wartete, dass die Holde ihre Tasche holte, war dann da noch jemand von der Belegschaft, der mich fragte, ob wir uns noch einen Film anschauen wollten. Es gab da einen Film über den Neubau dieses Globushauses und der dauerte ungefähr 15 Minuten und den haben wir uns dann erst noch reingetan, bevor wir dann endgültig raus in den Garten gegangen sind. Also den oberen Teil des Gartens. Denn den unteren, den hatten wir ja schon vor dem Globushaus betrachtet. Das war der mit diesen Skulpturen. Und oben in diesem in Treppen angelegten Garten, da waren zwar auch Skulpturen, aber da ging es dann in erster Linie um diese Dreidimensionalität und die optische Täuschung über die wahre Größe des Gartens. Eine Art runder Springbrunnen. Dann ein quadratischer mit Ausbuchtungen, halbrunden Ausbuchtungen in den Seiten. Als nächster ein sternförmiger. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein achteckiger Stern mit Radien zwischen den Seiten. Ja, die haben es schon schön angelegt. Bildungstag. Ich höre noch die 45. Oh, was sind die 45? Die erste Bauphase. Hübsch haben sie es hier. Einen Schritt haben wir auch gleich durch. Nee. Du noch nicht? Nee. Aber gleich. Bis zum Auto zurück hast du die. So, ich denke, das Audio-Ding, sie kann man jetzt abgeben, oder? Wolltest du noch irgendwas? Nee. Schön, dann kriege ich jetzt ja mein Perso wieder. Vielleicht renne ich nicht schnell los. Hä? Vielleicht renne ich jetzt nicht schnell los. Mit dem Audio-Ding, sie. Wow. Ah, super. Da müssen wir nur irgendwas Leckeres essen und ist alles schick. Denke ich. Ja, ja. Was denn? Ja, ich nehme die Kreditkarte von Paul Schmirolanski. Aber ja, essen wir jetzt gleich was. Aber war da echt das? Ich fand, das war ein schöner Tag heute. Ja, ja gut, der Anfang in dem Schloss war jetzt nicht so meins. Aber hey, nehme ich auch mal mit. Aber hier das Planetarium hat mich echt interessiert. Das fand ich toll. Gerade nachdem man das ja mal in 3D da in komisch gesehen ja, genau. Hat, ne? Aber ich habe da wirklich mit dieser Brille ja so runtergeguckt. Nein, ist nur eine Brille. Ja, habe ich ja auch. Aber bei mir war es halt ein bisschen unscharf. Hier wäre noch eine 47 gewesen, wie schade. Es war halt ein bisschen unscharf, ja, aus dem einfachen Grund, weil ich... Du hast ohne Brille gemacht. Ohne Brille, weil auf der Brille hätte ich nicht so viel gesehen. Och, das war okay. Also, ja, ich habe es versucht, die ist zu breit. So. Die passt da nicht vernünftig rein. Und dann kannst du es vergessen. Aber ich bin eh nicht dieser VR-Brillentyp. Nee, ich brauche das auch nicht für Dauer, aber... Und also das Original, Sessel, das ist schon schön. Dass ich da in diesem Sessel sitzen kann und den Sessel drehen. Und ja, das habe ich auch gemacht. Weißt du, so in kleinen Mikroschritten, ja, so ja, durch. Das hatte was. Das haben die anderen ja nicht gemacht, bevor uns die drehen. Die sind ja cool sitzen. Ja, das sind halt alte Leute. Ja. Also ich hatte das eigentlich gut erklärt am Anfang. Da habe ich mir das angeguckt oder angehört. Und habe dann gedacht, das kannst du schon. Ja. Aber wenn die das erklärt und die drehen das nicht zu stehen, ist das natürlich auch nochmal wieder was anderes. Das Leben ist kein Picknick, ne? Aber sehr schön, dass du den Lader mit hast, den zweiten. Ich habe zwei Handys, ich brauche heute mehr Lader für unterwegs. Ja, wie gesagt, ich komme normalerweise hin, aber wenn ich den ganzen Tag über Stunden die Kamera anhab, dann klappt das nicht. Ach, kann mal was Gutes tun. Ja, das reißt so manches wieder raus. Wie gesagt, zuhören. Nicht zu viel, dann bitte nur zwei Sätze, zwei Fakten, das passt. Ich kann halt nicht so viel dazwischen. Das war eigentlich drei Sätze am Stück. Wir können jetzt auf dem Parkplatz mal eben gucken, wo es hier einen Saturn oder einen Dingens gibt. Hier in der Umgebung. Mhm. Direkt den nächsten, wahrscheinlich in Schleswig. Rendsburg oder Flensburg? Kann nicht sein. Natürlich, ist jetzt hier. Schleswig ist ein Kleinkaff. Da geht es zu einer Stampfmühle. Gibt es die noch? Weiß ich nicht, aber wir sind über die Schlösser. Ja, ist mir klar, aber... Vielleicht ist das da, wo es auch das Kochseis gibt. Also die paar Schritte können wir jetzt auch noch gehen, ne? Ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss auch noch 40 Minuten. Ich bin durch. Ich nicht. Das Auto hätte ich auch geschafft, aber ich bin auch noch einen Kaffee mit. 14 Uhr Globus besuchen, jetzt ist 16 Uhr, siehst du? 2 Stunden hier. An der Stampfmühle war keine Stampfmühle, sondern ein Golfplatz mit Kiosk. Und da gab es auch was zu essen und Kaffee. Oder andere Getränke. Eine Tasse Kaffee? Und ein Softeis, Mittel, ohne Streusel, ohne irgendwas. Überleg dir das nochmal. Ja, ich weiß. Oder willst du frische Waffel mit Softeis und heißen Kirschen haben? Also das ist jetzt vielleicht mal so vom Geruch her. Fragst du mich das so? Ja, dann nehme ich die Waffel mit Softeis und heißen Kirschen. Ja, und ich nehme dasselbe nochmal. Setzen wir uns rein? Jo. Ja. Muss ja hier nicht auf der Bahn sitzen. Nee, das hat da ja keine Sonne da ist. Auch wegen mir. Nehmen wir hier die Ecke. Alles gut. So. Siehst du, beim Expert gibt es auch Kabel. Da gibt es Kabel. Ich habe das Ding einfach hinten mit der Hauptkamera auf den Tisch gelegt. Ist doch schön. Ja. Mhm. Ich hätte gerne noch meinen Wassermann und deinen Widder gehabt. Also du konntest eine Postkarte kaufen. Aber da gab es nur den Widder und noch ein, zwei andere. Und dann nicht meine alle Sternzeichen. Das finde ich schade. Hatten wir Sahne dabei? Ich habe keine Sahne. Hier hat keine Sahne. Doch, mit Softeis und heißen Kirschen. Ja, keine Sahne. Dankeschön. Ja. Yummy. Auch so. Da war doch eine gute Idee. Ja. Am Wochenende ist noch die Hölle los. Hm. So allgemein. Genau. Das ist eben das Praktische. Jetzt so unter der Woche. Das Wetter war heute eh nicht so toll. Ja. Kann man doch mal richtig Kultur machen. Kultur machen. Wie gesagt, ich habe es mir damals angehört in dem Podcast zwischen den Meeren, dass es hier diese Moorleichen gibt. Ja, und jetzt. Und da wusste ich, dass es hier dieses Museum gibt. Mhm. Also ich weiß auch nicht, ob die nicht auch über diesen Gotthofer Globus schon eine Folge gemacht haben. Mhm. Müsste ich mal nachgucken. Ja. Ein Foto von außen vom Schloss geschickt. Und? Wo bin ich? Hm. Soll ihr die Moorleichen grüßen? Warum nicht? Da waren wir schon raus, aber ich habe noch mal reingewunken. Wobei dieses, na gut, Schirmchen, aber den Christo hätte ich mir schenken können. Ja, das ist wohl wahr. Aber jetzt haben wir halt mal eine Ausstellung über Christo im Reitstall gesehen. Das ist auch mal was. Mit Mitmachaktion. Das kann man im Internet verfolgen, wie diese Wand wächst. Mhm. Ja, nu. Ich meine, ich grüße einen anderen Christo an dieser Stelle. Aber ist doch schön. Ziehen die Mädels jetzt einen Buben. Beim Minigolf ab. Hm. Dazu kann man Grillkamin auch verwenden, um Blumentöpfe aufzuheben. Mhm. Die sauber und trocken. Mhm. Hast du das inhaliert? Hm. Na, ich kann mir vorstellen, dass es hier ganz gut abgeht. Wochenend. Minigolf meinst du, oder? Hm? Oder überhaupt in sehr lecker. Felix 8 hat Bahnrekord, hier Felix B. Mit 32. Ich kenne mich ja mit Minigolf nicht aus. 18 Bahnen. Im Schnitt 2 Schläge pro Loch. Hat nicht 18 Bahnen auch eine richtige Golfbahn? Ja, ein Golfplatz meinst du. Hm? Das kann gut sein. Weiß der Schasen. Unsere Kinder sind ja übers Probeschlagen nicht rausgekommen. Naja, ich meine, für mich wäre das auch nichts. Ne? Nee. Das hat was mit Körperkoordination zu tun. Also wenn ich den Schasen immer drüber reden höre. Yummy. Driving Range, so hieß es. Ja, Driving Range macht er ja auch, aber. Naja, aber da sind die Kinder nicht. Musst du ja ab und zu auch, damit du das überhaupt mit dem Abschlag und dem erstmal bis ins Grün dahin kriegst. Aber wenn ich höre, was der so erzählt, und dann versaut er den Schlag so und so, weil er hier im letzten Moment dann diese kleine Drehung des Handgelenks nicht, was ihm dann sein Trainer erzählt und so. Und weißt du, da denke ich mir, meine Fresse, ich muss das nicht haben. Bin ich dir sehr dankbar. Kein Fußball, kein Golf. Kein Fußball, kein Golf. Mein Gott, geht's nicht. Also, Golf fahren, das war ja damals noch, als ich ihn hatte, aber Golf spielen eher nicht. Nein, da gibt es Sportarten, da bin ich mit Sicherheit besser. Zum Beispiel Schießen. Ne? Damals, als wir für die Geocacher in Chiemsee beim Bürgerschießen, nee, Marktschießen. Genau, Bürgerschießen gibt es ja in Hamburg. Es war Marktschießen. Ja, es war im Chiemsee. In Prien am Chiemsee. Es war das Priener Marktschießen, genau. Ja, das waren Zeiten damals. Für die Geocacher. Was hatten wir? Platz 3, ne? Oder haben wir 2? Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren ja Platz 1 und dann haben die verlängert und die Jäger durften dann noch nachschießen. Genau. Weil sonst hätten wir einen ersten Platz gehabt und wären besser als Jäger gewesen. Genau, so war das. Meine ich. Ja, was weiß ich schon. Ist lange her. Wir hatten den Pokal immer noch nicht gesehen, ne? Doch. Wir sind das Jahr drauf oder 2 Jahre drauf, waren wir mal unten. Ja, aber der wollte doch auch mal zu uns hochkommen. Ja, aber wir waren unten und hatten ein Event. Das Jahr drauf. Und bei dem Event hat er den zum Event mitgebracht und haben wir uns den angeguckt. Da habe ich noch ein Foto von. Das haben wir. Das war gut. Das waren noch Zeiten damals. Schießen für die Geocacher. Das könnte ich heute nur machen, ne? Ich habe hier wieder... Da war dieser Mensch aus dem Saarland, ne? Der mit den Stolpersteinen, habe ich dir doch mal erzählt. Der wollte doch ein Zito machen. Ja. Aber wollte dann Stolpersteine polieren. So, und jetzt hört er bei Geocaching ja ganz auf, irgendwie, bei Geocaching.com. Hat das jetzt groß auch mal bei Mastodon breit getreten. Und dann hat irgendein anderer aus dieser Geocaching.de-Gruppe gefragt, ja, wie, warum denn? Ne? Und dann hat er als PDF da eingesetzt, was er da mit Groundspeak verhackstückt hat und so. Klar, ich meine, dann hat er sich über eine Reviewerin im Saarland ausgelassen, wer auch immer das gewesen sein mag, egal, und war da ein bisschen angefressen, als er da nach irgendwelchen Gründen gefragt hätte, wieso das abgelehnt ist, aber das in einem Tonfall, wo man dann sinnvollerweise auch nichts mehr zu schreibt. Also wenn einer offensiv wird, ja, dann schickt man den nach Groundspeak. So, und dann hat er sich drüber aufgeregt, dass man ihn nach Groundspeak geschickt. Ja, was soll das denn? Also, und der schreibt und wirklich so ewig lange und macht und tut. Und das auch so in so einem, ich würde mal sagen, er schreibt kein schlechtes Deutsch. Also nicht nur, Alte, nee, also nicht so. Sondern der weiß schon, wie man schreibt und der kann es eigentlich auch vernünftig. Und dann sage ich mir immer, wenn einer so vernünftig was zu Papier bringen kann oder so, ne? Warum ist man dann so kognitiv schwach? Also, wie du das immer sagst. Ich hoffe, das ist der richtige... Unglaublich. Aber gut, ist meine persönliche Meinung. Wenn ihm das missfällt oder er das hier hört, kann er gerne deswegen kommen, ist mir egal. Er schreibt ja auch selber, er neigt zu irgendwelchen Ausbrüchen. Ja, wenn man sich nicht richtig unter Kontrolle hat, dann ist vielleicht auch Geocaching nicht so das Hobby, weil das ist schon mal so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also du brauchst eine gewisse Frustrationstoleranz, ne? Sonst ist das nichts für dich. Aber was weiß ich schon. Komm, ich nehme das mit, da braucht die Dame nicht extra laufen. Alles gut. Ne? Weil da machen wir die Schritte für sie. Bahnen bitte nicht betreten. Also wenn ich das hier sehe, ne? Das sieht auch nach diesem Asbestzeug aus. So, ich gebe das einfach hier ab. Ich nehme noch das für 3 € mit auf der Hand. Ohne alles, genau. 18 schaffst du mit 2 Schlägen. Ja, mit 2, aber nicht mit einem. Mit einem nicht machbar. Perfekt, vielen Dank. Tschüss. Alkohol wird an Personen unter 18 nicht abgegeben. Hier gibt es eine Waldmühle. Ja, aber was immer die Waldmühle ist. Und dann? Ja, da waren wir doch eben schon. Nur nicht auf dieser Seite vom Teich. Du willst ja nur im Herkules auf den Arsch gucken. Ja, gehen wir hier nochmal her. Jetzt habe ich auch schon 2-mal Treppenziel. Ja, da gucken Männer ja auch hin. Weil sie das Wasser, hast du auch gehört, ne? Weil sie das Wasser nicht hochpumpen konnten, haben sie oben so einen Teich gehabt, ne? Ja. 2 Meter Fontänen, das war natürlich schick. 30 Minuten Schauspiel war noch. Ja, und dann zu. Ja, ja. Genau. Weil man die normal für sein, dass ich eine lesen kann, ne? Nee. Die müssen alle rein. Das ist mein Lied. Ja, das checken die alle nicht. Vor allem ist das doch hier so eine Sorte, die bei uns als Kampfhund laufen, oder? Mhm. Ja. Ah, ficht mich nicht an. Ist nicht mein Teich. Ist nicht meine Ecke. Hast du das Eis schon wieder auf? Hier ist auch wieder so ein, ist das hier wieder so ein Compostelo-Pfad. Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft, jo. Ach ja, Jakobs. Ach so, und der Strahlemann ist der Jakobspfad. Ne, da war ja hier die Sonnenstrahlen da. Ja, das soll eine Muschel darstellen. Ah, also die Strahlen sollen eine Muschel darstellen. Eine Leckmuschel? Wen? K1. Ah, ja gut, ich meine, hatte der eigentlich so ein Ding, wo er Stempel hat reinhauen müssen? Ja. Ja, stimmt, der hat ja so eine Rolle gekriegt. Mhm. Wo er jetzt irgendwie, ja, da war was. Ich erinnere mich. So, nun wisst ihr es. Zusammenfassung. Die Museumsinsel Schloss Gottorf. Wir hatten 15 Euro pro Nase für die Museen und Christo bezahlt. Da war das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, eine Dauerausstellung im Schloss. Die Schnitzkunst des ausgehenden Mittelalters um 1500. Als Höhepunkt Kirchen, Altarbilder, Schnitzereien und Brüste. Mittelalter, Barock, Bilder, Porzellan, Mobiliar, überall Brüste. Bilder niederländischer Maler waren angeblich sehr beliebt. Ich mutmaße wegen der Brüste. Jugendstil, Teppiche, Mobiliar, Bilder, Brüste, Archäologie, Siedlungsdorf, Stadtentwicklung, Moorleichen, Skulpturen im Garten und Brüste. In der Nydamhalle war das Boot aufgebaut und es gab diverse Modelle und die Christo-Ausstellung im Reitstall, naja, Christo war Verpackungskünstler. Er hat Flaschen verpackt, ein VW-Käfer verpackt, eine Zeitung verpackt, das Brandenburger Tor verpackt. Er hat so viel verpackt, stand auf Stoff- und Ölfässer. Wir hatten Mitmachkunst, bemalten Schirmchen und steckten sie in eine Wand. Wir hatten den Gottorfer Globus mit 7 Euro für die Globusfahrt und den Audioguide pro Nase, den Film über den Bau des neuen Globus. Es war doch ein wirklich spannender Tag. Und mit diesen Erinnerungen geht auch diese Konserve zu Ende. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 144 vom 16.06.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.